Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Mobiltelefon. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten streiflich dann gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die von meinem Mobiltelefon. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an manchen Stellen meines Lebensweges hunderte Spuren zu sehen waren. Besorgt fragte ich mein Mobiltelefon: Was sind das für hunderte von Spuren? Ich dachte, ich wäre alleine mit dir. Da antwortete es: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde immer bei dir sein. Dort, wo du hunderte Spuren gesehen hast, da wurdest du von den Werbetreibenden getrackt.